haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Schneeballsystem. Als ich das Fenster öffnete, spürte ich die Sonne auf meiner Haut. Der Frühling winkte mir zu und eine Nachbarin sonnte ihre Beine auf dem Balkon. Im Radio erzählte der Wettermann, dass es am Nachmittag regnen würde. Ich schloss das Fenster, schaltete das Radio aus und suchte auf meinem Handy vergeblich nach verpassten Anrufen. Nach 2 Tassen Kaffee klopfte jemand an meine Bürotür. Übernehmen Sie auch kleine Aufträge? Soll ich nach Ihrem Kind suchen? Nein, es geht um meinen Vater. Das hört sich nach einem großen Auftrag an. Ich bin mir nicht sicher. Was ist mit Ihrem Vater? Er ist verschwunden. Wie lange schon? Ich habe seit 2 Wochen nichts mehr von ihm gehört. Wir gehen normalerweise einmal in der Woche zusammen essen. Besitzt er ein Handy? Ja, aber er reagiert nicht auf meine Anrufe. Wie alt ist Ihr Vater? Anfang 60. Was ist er von Beruf? Er ist selbstständig und arbeitet als Treuhänder. Hatte er in den vergangenen 2 Wochen Kundentermine? Ich denke schon. Haben Sie einen Verdacht? Er könnte mit einer jungen Frau durchgebrannt sein. Dann sollten Sie abwarten, bis er sich wieder bei Ihnen meldet. Diese junge Frau ist... Nein, war meine beste Freundin. Ihr Vater vergnügt sich mit Ihrer besten Freundin. Ich weiß es nicht. Katrin redet jetzt nicht mehr mit mir. Sie hat immer von meinem Vater geschwärmt und jetzt ist er plötzlich weg. Und Ihre Freundin ist auch weg? Keine Ahnung. Ihr Vater kann tun und lassen, was er möchte. Und wenn Ihre Freundin volljährig ist, gilt das auch für Sie. Selbstverständlich ist sie volljährig. Aber mein Vater ist viel zu alt für sie. Ich könnte nie etwas mit einem Mann anfangen, der mein Vater sein könnte. Sie sollten das nicht so eng sehen. Trotzdem ist es seltsam, dass er sich nicht bei mir meldet. Soll ich nach ihm suchen? Ja. Aber wenn er mit Katrin zusammen ist, will ich nichts davon wissen. Er soll sich erst bei mir melden, wenn er wieder bei Verstand ist. Wahrscheinlich genügt ein Anruf bei Ihrer besten Freundin. Ich bin sicher, dass sie mich anlügen würde. Oh, ich krieg Albträume, wenn ich daran denke. Wenn Sie an was denken? Mein Vater ist in einem Alter, in dem Männer auf sehr dumme Ideen kommen. Zum Beispiel nochmal Vater werden. Leben Ihr Vater und Ihre Mutter getrennt? Meine Mutter lebt nicht mehr. Ich kann Ihren Vater nicht davon abhalten, Ihre beste Freundin zu schwängern. Aber Sie sind doch auch ein Mann und auch nicht mehr der Jüngste. Danke für den Hinweis. Sie könnten ihm doch ins Gewissen reden. Es gibt andere Dinge, die er tun kann. Triathlon zum Beispiel. Es gibt Männer, die sich lieber mit 3 Frauen vergnügen. Malen Sie doch nicht den Teufel an die Wand. Bringen Sie meinen Vater zur Vernunft. Sie war nicht gerade begeistert, als ich ihr den Vorschlag machte, mir 2 Tageshonorare im Voraus zu bezahlen. Auf dem Foto, das sie mir gab, sah ich einen älteren, etwas rundlichen Mann, der nicht gerade wie Don Juan aussah. Katrin Trochsler arbeitete als Maniküre. Ihr Blick auf meine Hände war mehr als skeptisch. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja. Und ich kann Sie beruhigen, Sie müssen sich nicht um meine Hände kümmern. Nicht? Nein. Möchten Sie eine Wachsbehandlung, vielleicht für die Haare auf dem Rücken? Ich möchte mich ein wenig mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ich spüre es, wenn sich junge Damen von erfahrenen Männern angezogen fühlen. Ich fühle mich aber lieber in teuren Kleidern angezogen. Reife Männer sind solvent und großzügig. So eine bin ich aber nicht. Dann hat mir Urs Wildhaber einen Mist erzählt. Sie kennen Urs? Wir unterhalten uns ab und zu über das Leben und schöne Frauen. Wenn uns die Chefin sieht, kriege ich Ärger. Dann sollten wir uns draußen unterhalten. Wann haben Sie Pause? Bald, aber nur eine Viertelstunde. Bald hieß über eine Stunde. Ich fluchte über den Wettermann im Radio, weil er wieder einmal recht gehabt hatte. Es goss in Strömen und obwohl ich unter einem Dach Schutz gefunden hatte, wurde ich nass gespritzt. Frau Trochsler wollte nur rasch eine Zigarette rauchen, deshalb blieben wir unter dem Dach. Urs steckt in Schwierigkeiten. Weil er mit Ihnen zusammen ist. Ach, das war doch nur ein kurzer Flirt. Es hat mich gereizt, mal mit deinem älteren Mann ins Bett zu gehen. Mich interessiert, wo er sich aufhält. Ich kann ihn telefonisch nicht erreichen. Ich sagte doch schon, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ist er deshalb untergetaucht? Keine Ahnung. Ich habe keinen intensiven Kontakt mehr zu ihm. Wie war Ihr Name? Philip Maloney. Und er ist es immer noch. Was, wie? Philip Maloney ist noch immer mein Name. Urs hat diesen Namen nie erwähnt. Moment, Ich sage nichts mehr. Woher soll ich wissen, was Sie von uns möchten? Vielleicht sind Sie ein Teil seiner Schwierigkeiten. Ich arbeite für seine Tochter. Corinne kann sich einen Angestellten leisten? Ich bin Privatdetektiv. Das wird ja immer abenteuerlicher. Corinne Engeler vermutet, dass Sie mit Ihrem Vater durchgebrannt sind oder umgekehrt. Das ist eine lustige Vorstellung. Hat Urs Wildhaber gesagt, in welchen Schwierigkeiten er steckt? Wenn Männer in Schwierigkeiten stecken, geht es entweder um Frauen oder um Geld. Oder um beides. Er wollte, dass ich bei einem Gewinnspiel mitmache. Was für ein Gewinnspiel? Man investiert mindestens 10.000 Franken und erhält dann ein Jahr lang alle 3 Monate 3.000 Franken zurück. Das ist eine Rendite von 20%. Oh, ganz schön verlockend in einer Zeit, in der man bei den Banken kaum 1% erhält. Mir war das zu dubios. Man musste das Geld in bar und persönlich vorbeibringen und auch wieder abholen. Das macht doch heute kein Mensch mehr. Urs Wildhaber hat es aber gemacht. Er hat nach 9 Mitspielern gesucht. Für jeden 9 erhielt er 1.000 Franken Provision. Auch nicht schlecht. Wer steckt hinter dem Gewinnspiel? Ich habe die Adresse in meinem Handy gespeichert. Moment. Offenbar hatte die Frau eine Unmenge Adressen gespeichert, denn es dauerte 5 Minuten, bis sie endlich fündig wurde. Die Straße war in einem Geschäftsviertel. Als ich mich dem Haus näherte, wurde ich von der Polizei eskortiert. Bitte weitergehen. Gehen Sie bitte. Was denn? Sie, Maloney? Ich gehe bis zur Nummer 36 und da in den 4. Stock. Da können Sie nicht hin, da liegt eine Leiche. Männlich oder weiblich? Männlich. Weshalb sind Sie hier, Maloney? Ich möchte meinen Gewinn abholen. Was für ein Gewinn? Bei der Firma Gutschein kann man Bargeld gewinnen. Das ist Unsinn, Maloney. Ein Gutschein ist kein Bargeld. Die Firma heißt Gutschein, aber sie handelt nur mit Bargeld. Sie handelt mit gar nichts mehr. Nicht, solange wir Spuren sichern. Kann ich mir die Leiche ansehen? Das können Sie nicht. Vermissen Sie einen Klienten. Ist der Tote um die 60 und leicht rundlich? Der Tote ist um die 30 und ein Schlacks. Ein Schlacks? Ja, groß und dünn, aber hochgewachsen und schmal. Jetzt aber genug, Maloney. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen und füllen Sie am Kiosk einen Lottozettel aus. Ich ging weiter, wurde aber vor dem Haus von einer Polizistin und einem Hund aufgehalten. Auf den breiten Schildern konnte ich erkennen, dass in dem Geschäftshaus viele dubiose Firmen untergebracht waren. Die Firma Gutschein GmbH teilte sich ein Stockwerk mit der Firma Zins und Wucher GmbH. Nach einer Weile durfte ich als gern gesehener Gast der hiesigen Polizei den Tatort betreten. Es war ein großes Büro, in dem nur 2 Schreibtische und eine praktisch leere Ablage standen. Nicht einmal ein Computer war vorhanden. Unter einem der Schreibtische stand ein geöffneter Tresor. Neben dem anderen Schreibtisch hatte die Leiche gelegen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Firmen, die nichts produzieren, können sich teure Büros leisten, obwohl sie genauso gut in einem Keller logieren könnten. Die Firma hat mit Geld gehandelt. Das ist lukrativer als richtig zu arbeiten. Das ist ein Irrglaube, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Über Polizisten, die nicht reich werden, obwohl sie nichts arbeiten. Geld beeinflusst die Psyche des Menschen. Was man sich hart erarbeitet, gibt man nicht so schnell aus. Geld, das man locker verdient, gibt man auch locker wieder aus. Deshalb florieren Casinos und die Börse. Und illegale Spielsysteme. Genau, Maloney. Je höher die Gewinnversprechen, umso leichter sind die Leute hereinzulegen. Verspricht man jemand 10% Gewinn, wird er skeptisch. Verspricht man aber 250%, wird er gierig. Wussten Sie übrigens, dass Geiz und Gier miteinander verwandt sind? Die beiden könnten eine Firma gründen. Geiz und Gier GmbH würden auch gut hier reinpassen. Was wissen Sie über den Toten, nichts, Maloney? Nichts. Das ist nicht viel. Ich weiß nur, dass hier nach dem Schneeballsystem mit Geld gespielt wurde. Die Leute werden durch Schaden nicht klug, Maloney. Jeder glaubt, dass er das Casino besiegen kann. Wie viel haben Sie investiert? Mit 10.000 Franken ist man dabei. Was? 10.000 Franken? Haben Sie im Lotto gewonnen? Ich kann mir nicht mal einen Lottoschein leisten. Jetzt übertreiben Sie aber, Maloney. Sie sind zwar erschreckend erfolglos, aber ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Ein Bekannter hat Ihr Geld investiert. Ein Beamter? Geht das etwas genauer? Nur, wenn Sie mir sagen, wer ermordet worden ist. Tobias Gutschein, der Firmeninhaber. Und das Geld ist weg. Wenn welches da war. Leute wie dieser Gutschein bewahren das Geld nicht im Tresor auf. Die haben irgendwelche Schwarzgeldkonten im Ausland. Jetzt aber zu Ihrem Klienten. Er ist nicht mein Klient. Ich suche lediglich nach ihm. Hat er Geld unterschlagen? Davon weiß ich nichts. Wissen Sie überhaupt etwas, Maloney? Eine ganze Menge. So kommen wir nicht weiter. Ich habe ein Mord aufzuklären. Glücklicherweise wurde der Täter im Hausflur gefilmt. Praktisch eine Überwachungskamera. Ich habe einen Ausdruck hier, Maloney. Perfekt. Der Mann ist so gut wie geschnappt. War das der einzige Besucher? Der einzige, der für die Tat in Frage kommt. Kennen Sie den Mann? Nein. Ist auch besser so. Sie sollten Ihrem Klienten raten, das Geld abzuschreiben und das Ganze unter schlechten Erfahrungen abzubuchen. Als ich unterwegs in mein Büro war, schaute ich mir zwischendurch das Foto an, das mir meine Klientin gegeben hatte. Es gab keinen Zweifel, ihr Vater war am Tatort gefilmt worden. Mit dieser alles anderen als erfreulichen Nachricht konfrontierte ich sie wenig später. Mein Vater soll einen Mord begangen haben? Das ist absurd. Er hat mich angerufen, es ist alles okay. Er brauchte ein wenig Abstand. Wann hat er Sie angerufen? Vor einer Stunde. Mein Vater ist kein Mörder. Wahrscheinlich steckt er in finanziellen Schwierigkeiten. Aber tun wir das nicht alle? Ab und zu? Ich lasse mich ganz selten an einem Tatort filmen. Das muss ein Missverständnis sein. Kann ich Ihren Vater telefonisch erreichen? Er möchte seine Ruhe haben. Das kann ich gut verstehen. Aber spätestens, wenn die Polizei nach ihm fahndet, ist es mit der Ruhe vorbei. Ach was, das wird sich bald auflösen. Wahrscheinlich wird der Mörder noch heute überführt. Ihr Vater war der Einzige, der zur Tatzeit im Geschäftshaus gefilmt wurde. Vielleicht war der Täter schon drin. Was ist, wenn er sich in der Nacht zuvor einsperren ließ? Das ist durchaus möglich, aber nach der Tat musste er wieder verschwinden. Vielleicht hat er sich irgendwo im Haus versteckt. Ihr Vater ist ein wichtiger Zeuge. Er sollte sich der Polizei stellen. Ich kann ihm eine SMS senden. Sie sollten uns jetzt in Ruhe lassen. Der Auftrag ist beendet. Ich weiß jetzt, dass es meinem Vater gut geht. Mehr wollte ich nicht. Sie stand auf und ging. Ich genehmigte mir einen Whisky und wartete darauf, dass sich mein Magen darüber beschwerte, den ganzen Tag nur mit Flüssigkeiten gefüllt zu werden. Aber offenbar machte ihm das nichts aus. Am frühen Abend erhielt ich erneut Damenbesuch. Urs benötigt Ihre Hilfe. Das hört sich gut an. Sind Sie in seinem Auftrag bei mir? Er ist bei mir. Er sagt, dass er sich verstecken muss. Das ist ratsam, wenn man von der Polizei gesucht wird. Er hat mir gesagt, dass alles ein Irrtum ist. Dann sollte er sich der Polizei stellen. Er sagt, dass er sich dort nicht sicher fühlt. Früher oder später wird die Polizei bei Ihnen auftauchen und auch Sie verhaften. Mich? Ja. Aber warum? Weil Sie einem als Mörder gesuchten Mann Unterschlupf gewähren. Urs ist unschuldig. Und einen Unschuldigen darf man bei sich aufnehmen. Ich möchte mit ihm reden, aber nicht bei Ihnen zu Hause. Was schlagen Sie vor? Irgendwo am Stadtrand, wo es ruhig und gemütlich ist. Vielleicht in einer Tiefgarage? Und wir lächeln alle drei in die Kameras. Ich kenne eine, in der es keine Kameras gibt. Im Haus einer Freundin. Ich stelle im Winter ab und zu meinen Wagen dort ab. Sie besitzt kein Auto, aber der Parkplatz gehört zu ihrer Wohnung. Sie schrieb mir die Adresse auf. Es war im Norden der Stadt, wo in den vergangenen Jahren unzählige Wohnhäuser gebaut worden waren. Nachdem ich meinem Magen eine Pizza gegönnt hatte, wartete ich auf einen Anruf. Er kam kurz vor Mitternacht. Eine halbe Stunde später stand ich im Parkhaus Herrn Wildhaber gegenüber. Glauben Sie mir, es ist nicht besonders angenehm, im Fernsehen einen Fahndungsaufruf über sich zu sehen. Weshalb stellen Sie sich nicht der Polizei? Ich habe meine Gründe. Die mich brennend interessieren. Ich gebe zu, dass ich bei Gutschein war. Sie haben Geld in ein Schneeballsystem investiert. Da bin ich nicht der Einzige. Weshalb waren Sie bei Gutschein? Ich wollte eine Rate abholen. Wie oft waren Sie schon bei ihm? Zweimal. Ich habe jedes Mal 3.000 Franken erhalten. Das ganze Geschäft läuft in Bar. Keine Quittungen, keine Unterschriften, nichts. Alles läuft auf reiner Vertrauensbasis. Wir benutzen lediglich einen Codenamen. Jeder Mitspieler verpflichtet sich, 3 weitere Mitspieler zu rekrutieren oder selber neue Anteile zu kaufen. Und Sie haben Gutschein vertraut? Es ist nicht das erste Mal, dass ich in ein solches System investierte. Man kann damit gutes Geld verdienen, wenn man rechtzeitig ein- und aussteigt. Bis das System zusammenbricht. So ist es. Solange Geld hineingepumpt wird, funktioniert es einwandfrei. Im Prinzip läuft es nicht anders als an der Börse. Solange es Käufer gibt, kann man auch mit Ramschpapieren Geld verdienen. Erst wenn alle verkaufen und keiner mehr kauft, kracht das System zusammen. Ihre Tochter hat sie vermisst. Weshalb sind Sie untergetaucht? Private Gründe. Frau Drochsler. Ja, es war zuerst nur eine Affäre. Dann aber musste ich mir eingestehen, dass ich mich verliebt habe. In die beste Freundin meiner Tochter. Das ist nicht einfach. Sie scheint die Liebe nicht zu erwidern. Ist vermutlich besser so, auch wenn es mir das Herz bricht. Bevor Sie in Tränen ausbrechen, sollten Sie mir schildern, was in Gutscheins Büro geschah. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Plötzlich erhielt ich einen Schlag auf den Kopf. Es war noch jemand im Büro. Ich habe niemand gesehen. Im Büro stehen nur zwei Schreibtische und eine Ablage. Wo sollte sich ein Angreifer verstecken? Er muss nach mir ins Büro gekommen sein. Dann wäre er von der Videoüberwachung aufgezeichnet worden. Es ist so, wie ich es sage. Ich wurde niedergeschlagen und als ich wieder zu mir kam, lag Gutschein tot neben dem Schreibtisch und der Tresor war leer. Hat Gutschein den Tresor geöffnet? Ja. Er wollte mir eine Rate auszahlen. Da erhielt ich den Schlag auf den Kopf. Da ist etwas oberfaul. Entweder hält die Polizei die Bilder des Täters zurück oder jemand hat die Aufnahmen gelöscht. Aber wer außer der Polizei hätte das tun können? Ich verstand, weshalb sich Herr Wildhaber bei dem Gedanken unwohl fühlte, sich der Polizei zu stellen. Wenn tatsächlich jemand bei der Polizei die Aufnahmen manipuliert hatte, würde diese Person alles tun, um Wildhaber zum Schweigen zu bringen. Im Polizeipräsidium wurden Fotos von einem Tatort an eine Wand projiziert. Polizeiaspiranten sollten die Fotos auswerten. Als die Übung beendet war, wurde das Foto eines bekannten Politikers projiziert, der offenbar den Projektor gesponsert hatte. Eine andere Firma hatte Kugelschreiber zur Verfügung gestellt. Na, Maloney, haben Sie auch einen Sponsor gefunden? Oder möchten Sie eine Packung unserer neuen Kugelschreiber? Sie sollen sich ein wenig Intelligenz sponsern lassen. Die Verwaltung muss neue Wege gehen. Meier 8 hat einige Sponsoren an Land gezogen. Ja? Es handelt sich um einen befristeten Test, aber die Resultate sind bis jetzt bemerkenswert. Ja, ein Blumenladen, ein Metzger und ein Kleidergeschäft, das ist hervorragend im Fall. Es wird überall gespart und trotzdem habe ich Sponsoren gefunden. Über 300 Franken im Fall. Damit kann man nicht mal einen Hilfspolizisten finanzieren. Das ist erst der Anfang, Maloney. Meier 8 hat weitere Interessenten an der Angel. Genau, ein Schuhgeschäft ist bereit, 1000 Franken auszugeben im Fall. Allerdings möchte das Schuhhaus Affoltranger künftig bei jeder Verhaftung namentlich genannt werden. Im Namen des Schuhhauses Affoltranger, Sie sind verhaftet. Das klingt doch gut, Maloney. Zudem sorgt es bei den Verbrechern für Irritation und die können wir ausnutzen. Dann sollten Sie in Ihren eigenen Reihen damit anfangen. Oder gibt es für verdächtige Polizisten spezielle Sponsoren? Wovon reden Sie, Maloney? Ein Optikergeschäft ist auch interessiert im Fall. Sie würden 3 Sonnenbrillen sponsern. Sehr gut, Meier 8. Schreiben Sie einen Zwischenbericht. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich habe dafür noch keinen Sponsor gefunden. Ach, Sie benötigen nicht für alles und jedes einen Sponsor, Meier 8. Jetzt aber zu Ihnen, Maloney. Was wollten Sie gerade andeuten? Ich wartete, bis Meier 8 sich wieder dem Sponsoring zugewandt hatte. Danach klärte ich den Polizisten über das manipulierte Videoband auf. Er suchte im Computer nach einer Datei und zeigte mir eine Kopie des Filmes. Dieses Video wurde nicht manipuliert, Maloney. Wir haben es von der Hausverwaltung. Ein Polizist hätte die Möglichkeit gehabt, es auszutauschen. Das ist eine bösartige Unterstellung, Maloney. Urs Wildhaber ist davon überzeugt, dass ein Polizist den Mord begangen hat. Wildhaber wird steckbrieflich gesucht. Hat er sich in Ihrem Büro versteckt? Ich weiß nicht, wo er sich aufhält, aber er macht auf mich einen glaubwürdigen Eindruck. Das erstaunt mich nicht, Maloney. Sie sind nicht psychologisch geschult. Ihnen könnte man alles aufschwatzen. Wildhaber soll sich stellen. Ich garantiere persönlich für seine Sicherheit. Wenn ich ihm das sage, wird er sich erst recht verstecken. Dann sagen Sie ihm, dass er sich vom Polizisten oder der Polizistin seines Vertrauens verhaften lassen soll. Auf unserer Internetseite findet ihr die Fotos der zuständigen Beamten. Wenn er eines der Fotos in den Einkaufskorb legt, Älter spätestens eine Stunde später Besuch. Die Fotos sind alle echt. Moment, ich kann Ihnen die Fotos ausdrucken. Wenig später hielt ich drei Seiten in den Händen, die von der Firma Katz und Maus gesponsert waren und freundliche Polizisten und Polizistinnen zeigten. Derart gerüstet verabredete ich mich erneut mit Wildhaber in der Tiefgarage seines Vertrauens. Ich bin doch nicht lebensmüde. Wenn ich mich der Polizei stelle, werde ich umgebracht. Der zuständige Beamte hat mir versichert, dass die Videobänder direkt von der Hausverwaltung stammen. Das kann nicht sein. Der Hausverwalter liegt im Spital. Das hat mir Gutschein gesagt. Er hat sich darüber aufgeregt, dass im Treppenhaus seit Tagen eine Kiste mit alten Zeitungen herumsteht. Wenn nicht der Hausverwalter das Video der Polizei übergeben hat, wer dann? Das muss Gersberger gewesen sein. Wer ist Gersberger? Moment, daran habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Gersberger ist Inhaber der Firma Zins und Wucher. Die auf dem gleichen Stockwerk wie Gutschein arbeitet. Genau, Gutschein hat mit Gersberger zusammengearbeitet. Ah. Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Gersberger hatte die Möglichkeit, das Band zu manipulieren. Mit diesen neuen Informationen gewappnet rief ich im Polizeipräsidium an. Die Zentrale meldete sich, gesponsert durch ein Blumenhaus, und es dauerte unendlich lange, bis ich den Polizisten am Draht hatte. Eine Stunde später standen wir im Büro der Firma Zins und Wucher. Im Namen des Affenhauses Schuhtrager, Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Was soll der Zirkus? Benötigen Sie ein Darlehen? Sie haben mit dem Geld der Firma Gutschein GmbH Kredite vergeben. Das ist ganz legal. Wir arbeiteten schon seit Jahren zusammen. Trotz des bedauerlichen Unfalls arbeite ich weiter. Bei dem bedauerlichen Unfall wurde Herr Gutschein ermordet. Ja, das habe ich gehört. Die Polizei sucht nach einem Verdächtigen. Die Polizei sucht in alle Richtungen und ist bei Ihnen gelandet, Herr Zins und Wucher. Gersberger ist mein Name. Der Firmenname ist ironisch gemeint. Meine Kunden finden das sexy. Finden das Ihre Kunden auch sexy, dass Sie andere Geschäftsinhaber ermorden? Das ist reine Zeitverschwendung. Wenn ich Gutschein ermordet hätte, wäre ich auf dem Videoband der Überwachungskamera. Sie haben das Videoband manipuliert. Tatsächlich. Ja. Können Sie mir das nachweisen? Unsere Techniker arbeiten daran. Wir werden zweifellos auch Ihre Fingerabdrücke am Tatort sicherstellen. Wie schon gesagt, habe ich mit Gutschein zusammengearbeitet. Wir werden Ihr alles auf den Kopf stellen und auch die Steuerverhandlungen auf Ihr Treiben aufmerksam machen. Mein Anwalt wird sich darüber freuen. Es reicht. Geben Sie alles zu, jetzt sofort. Langsam, langsam. Der Mann bedroht mich. Weshalb tun Sie nichts? Sehen Sie denn nicht? Er will mich erschießen. Wenn man mir schon einen Mord anhängt, dann will ich auch einen begangen haben. Mord ist keine Lösung, Herr Wildhaber. Wir sollten jetzt zusammen im Namen der Fahrschule Schleudertrauma gemeinsam Kaffee trinken. Nichts da. Los, Gersberger. Entweder Sie gestehen oder ich drücke ab. Das ist Nötigung. Ein solches Geständnis kann vor Gericht nicht verwendet werden. Aber es ist trotzdem hilfreich. Also gut, ich habe Gutschein ermordet. War es das? Das Originalband. Her damit. Es gibt kein Original. Sie haben sich soeben ver... Gibt, Gersberger. Ich mich, dass ich nicht lache. Ihr Blick ging zum Schrank in der Ecke. Haben Sie da das Videoband versteckt? Uns haben Sie eine digitale Datei gegeben. Perfekt, jetzt haben wir ihn. Das Überwachungssystem funktioniert mit Videokassetten. Das Original ist im Schrank, garantiert. Sie sollten aufgeben, Herr Gersberger. Genau. Im Namen des Hauses für Affenschuhe, Sie sind verhaftet. Gersberger überlegte eine Weile, ehe er sich geschlagen gab. Wildhaber reichte mir die Pistole, die aus Plastik war. Am späten Nachmittag trafen wir uns mit seiner Tochter, die noch immer meine Klientin war. Du hast dich in Katrin verliebt? Ich kann einfach nicht dagegen ankämpfen. Ich denke Tag und Nacht an sie. Das ist das Letzte. Deshalb habe ich mich auch nicht bei dir gemeldet. Es war mir peinlich. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Du solltest dich therapieren lassen. Es gibt keine Kur gegen die Liebe. Dann verreise eine Weile. Es geht vorbei. Daran habe ich auch schon gedacht. Ein Monat weg. Einfach so. Das ist eine gute Idee. Leider kann Katrin nicht freimachen. Du sollst alleine verreisen, nicht mit Katrin. Ihre Freundin will nichts von ihrem Vater. Für sie war es nur ein kleiner Flirt. Sie kann es sich nur nicht eingestehen. Ich fühle mich plötzlich wieder so jung, so vital. Vater, das ist peinlich. Wir sollten jetzt über mein Honorar reden. Da gibt es nichts zu bereden. Ich stand Ihrem Vater bei, als er des Mordes verdächtigt wurde. Sie haben mir nicht gesagt, dass er sich bei Katrin versteckt. Alte Männer sind peinlich. Wildhaber versuchte seiner Tochter zu erklären, dass seine Gefühle echt und ganz natürlich waren, doch sie riet ihm, beim Arzt nach Tabletten zu fragen. Da für mich nichts mehr raussprang und ich auch nicht auf Sponsoren hoffen konnte, fuhr ich zurück in mein Büro und gönnte mir einen Whisky. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Schneeballsystem.